Selbst die rezeptpflichtigen Stimmungsaufheller vermögen es nicht, meine suizidalen Gedanken mit Licht zu durchfluten. Doch ich werde mich nicht einfach so an den Nagel hängen oder sonst wohin. Es bedarf keiner pathologisch inszenierten Weichenstellung ins Jenseits. Und andererseits möchte ich mir auch keine Selbstentgleisung vorwerfen lassen. Außerdem gibt es so viele Gründe weiterzuleben, erzählt man sich. Doch es gibt noch viel mehr Schluss zu machen, ist meine Meinung. Nur nicht unbedingt heute. Und morgen? Naja, vielleicht. Mal sehen, wie's Wetter wird. Der großmäulige Lauf meines Revolvers liegt abzugsbereit, stimmungsgeladen im Apothekerschrank als wirkungsvolles Beruhigungsmittel. Und die in der Trommel verbliebenen 3 Geschosse schießen mir allabendlich durch den Kopf. Die entwichenen 5 Projektile recken sich anklagend aus dem Blümchenmuster der Tapete. Feigling, singen sie. Feigling. Ich höre aufmerksam an ihnen vorbei. Mir geht's eigentlich recht schlecht. Doch da es sich hierbei um einen Dauerzustand handelt, habe ich mich so vorzüglich mit dieser meiner gedämpften Gemütsverfassung arrangiert, dass es mir an nichts fehlt. Hin und wieder sehne ich mir den Tod herbei, aber ansonsten geht's mir wirklich prima. Nein, wirklich. Ich habe alles, was ich brauche. Und brauche nichts von alledem, was ich habe. Ausgenommen mein Revolver. Den ich zwar auch nicht unbedingt brauche, aber dennoch froh bin, ihn hin und wieder zu umklammern, um ihn vielleicht irgendwann einmal einzusetzen. Vergeht, muss nicht von selbst gehen wollen, er wird auch so übergangen. Und zwar unumgänglich, gänzlich. Das ist mir schon klar. Aber man wird doch mal drohen dürfen, oder? Manche Menschen werden so alt, die überleben mit der Zeit ihr eigenes Leben. Anderen geht halt die Puste aus. Oder die Munition dezimiert sich bedrohlich ihrem Ende entgegen. 3 Versuche hast du noch, singen sie wieder und kugeln sich vor Lachen. Wenn ich das Wort Selbstmord höre, hängt mein ausgepresster Verstand wie von selbst den Versuch hinten dran. Denn das und nichts anderes ist er doch meistens. Nämlich der flehende Versuch, ihn doch bitte zu überleben.